Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Fast jede Frau hatte schon mal eins in der Schublade. Ein Tagebuch. Zum Ausheulen und Festhalten, Nachdenken und Vorausplanen. Was Tagebücher ausmacht, erzählt Claudia Schaffer, die übrigens selbst auch schon ein paar Tagebücher vollgeschrieben hat. Ab heute schreibe ich Tagebuch. Denn jeder Tag hat sein Geheimnis. Antonia, 2015. Der FC Köln hat verloren. Scheiße. Wir hatten dann super Sex. Paul, 2015. Liebes Ich, es ist schrecklich. Es ist so furchtbar. Ich werde nie wieder auf die Straße gehen. Ich fühle mich so entsetzlich. Wenn das jemand weitererzählt, bin ich verloren. Ursula, 1974. Die Journalistin und Autorin Ursula Kosser hat für ihr Buch »Die geheimnisvolle Welt der Tagebücher unberühmter Menschen« in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis herumgefragt, ob sie in alten Tagebüchern lesen dürfte. Was sie fand, war oft banal, aber auch voller Gefühl und Schmerz, wie etwa ihr eigener Eintrag als 16-Jährige. Warum schreiben Menschen Tagebuch? Was motiviert sie, Gedanken und Gefühle zu notieren, meist in dem Wissen, dass diese nie von jemandem gelesen werden? Silke Heimes ist Dozentin für kreatives und therapeutisches Schreiben in Darmstadt. Sie ist davon überzeugt, dass Tagebuchschreiben vielen Menschen helfen kann. Das Tagebuch ist eine sehr gute Möglichkeit, sich im Alltag selbst zu begleiten, indem man sich Gedanken um sich selbst, mit sich selbst machen kann, also quasi einen Dialog mit sich selbst führt. Dass es im Tagebuch keine Regeln gibt, keine starren Vorgaben oder Strukturen. Ich kann auch ganz assoziativ, bruchstückhaft schreiben. Die ersten Formen von Tagebüchern kamen schon im 15. Jahrhundert auf. Damals natürlich nur sehr vereinzelt. Ein wachsendes Ich-Bewusstsein in der Renaissance und der leichtere Zugang zu Papier waren wichtige Triebfedern für erste Ansätze autobiografischen Schreibens. Auch schon vor über 500 Jahren. Eines der ältesten erhaltenen Dokumente ist das anonym geschriebene Journal d'un bourgeois de Paris. Das Tagebuch eines Bürgers von Paris. Es beschreibt das Leben in Paris in der Zeit zwischen 1405 und 1449. Populär geworden und in der Form ähnlich zu heutigen Tagebucheinträgen sind die Aufzeichnungen des Engländers Samuel Pepys, der im 17. Jahrhundert in London als Staatssekretär und Abgeordneter lebte. Glücklicherweise war er auch ein leidenschaftlicher Tagebuchschreiber, der vieles über seine Ehe, seine Liebesaffären und seine Karriere festhielt. Wie Samuel Pepys seine Welt sah, zeigt ein Eintrag aus dem Jahr 1666, der bis heute erstaunlich aktuell ist. Die meisten Männer, die es in der Welt zu etwas bringen, vergessen das Vergnügen während der Zeit, in der sie ihr Vermögen machen. Sie warten, bis sie es geschafft haben, und dann ist es zu spät, sich daran zu erfreuen. Reisetagebuch, Jugendtagebuch, Smartphone-App oder Webblog. Heute gibt es viele verschiedene Arten, das eigene Leben autobiografisch zu begleiten, sagt die Entwicklungspsychologin Inge Seifke-Kränke. Für Erwachsene ist es vor allem eine emotionale Entlastung. Dann ist es aber auch eine Erinnerungshilfe. Man reflektiert nochmal die Vergangenheit. Und das Tagebuch ist bei Erwachsenen auch eine Art Vertrauter. Das wird ja oft abgeschlossen oder man schreibt manchmal auch in Geheimschrift rein. Auf jeden Fall gibt es niemanden in der Regel, der es lesen soll. Und insofern kann man sehr private Dinge, die man vielleicht mit sonst niemandem wirklich besprechen kann, in einem solchen Tagebuch dann reflektieren und niederlegen. Ein Tagebuch ist in der Regel nicht für die Augen anderer bestimmt. Der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann beispielsweise verwendete aus Furcht, dass seine Frau in seinen Aufzeichnungen lesen könnte, ein ausgeklügeltes System von Verschlüsselungen. Er schrieb verfängliche Passagen in griechischen Buchstaben. Seine amorösen Abenteuer chiffrierte er mit kleinen Zeichnungen. Und so wie E.T.A. Hoffmann im 19. Jahrhundert mögen es auch heute die meisten nicht, dass in ihren Tagebüchern ohne ihr Wissen gelesen wird. Denn zentrales Merkmal des Tagebuchs war und ist, dass es einen geschützten Raum bietet, in dem man keine Angst vor Bloßstellung haben muss. Das Tagebuch ersetzt dabei manchmal sogar eine Unterhaltung mit einer Freundin oder der Partnerin. Es gibt keine Ratschläge. Es schafft Platz für die innersten Empfindungen und Probleme und wirkt dadurch entlastend. Das Geheime und Geschützte ist also das Wesen von Tagebüchern, ihr innerer Kern. Marlene Kayen, Leiterin vom Deutschen Tagebucharchiv, warnt aber: In dem Moment, wo man etwas aufschreibt, kann absolut nicht ausgeschlossen werden, dass irgendwer, und wenn es noch so geheim ist, es in die Finger bekommt. Und ich glaube, da ist auch so eine kleine Gefahrlust dabei, dass wenn man etwas schreibt, und da ist ein kleines Risiko dabei. Und wenn etwas verboten oder geheim ist, erzeugt es eine gewisse Spannung. Also das ist, glaube ich, menschlich. Vielleicht. Aber wer unbefugt den Schutzraum eines Tagebuchs betritt, der durchbricht die Privatsphäre eines Menschen und zerstört Vertrauen. Der Versuch etwa einer Mutter, ihr Kind besser verstehen zu wollen, indem sie heimlich in seinem Tagebuch liest, gehört zu den größten Vertrauensbrüchen überhaupt. Um sich zu schützen, verstecken manche ihre Tagebücher sogar im Gefrierfach. Es geht natürlich auch weniger aufwendig. Früher hat man sogar Tagebücher, kriegt man vielleicht auch heute noch, mit Schlüsseln kaufen können, die man abschließen konnte. Sogar vor dem Zugriff der Familienmitglieder. Und wenn ich heute höre, dass Leute im Internet ihr Tagebuch schreiben, also öffentlich in Weblogs, das halte ich für gefährlich, wenn man da wirklich Sachen preisgibt, die man einem Tagebuch preisgeben würde. Manchmal werden Tagebücher aber auch bewusst für eine spätere Veröffentlichung geschrieben, so wie es Max Frisch mit seinen Tagebüchern tat, oder der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, der 2010 erfuhr, dass er an einem Hirntumor erkrankt war. Sein digitales Tagebuch »Arbeit und Struktur«, das zunächst ausschließlich für Freunde bestimmt war, führte er später als Weblog öffentlich weiter bis zu seinem Tod im August 2013. Der erste Eintrag stammt aus dem März 2010. Herrndorf war nach der Krebsdiagnose in die Psychiatrie eingewiesen worden. Die Gespräche kommen mir mehr als einmal wie Dialoge aus dem Krimi vor, an dem ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Der beginnt mit einem Mann, der ungeheure Kopfschmerzen hat. Dann wird ihm der Schädel eingeschlagen, er erleidet eine Totalamnesie und unterhält sich 80 Seiten lang mit einem Psychologen, der ihm erklärt, dass man von einem Schlag auf den Kopf keine Amnesie bekommt. Am Ende stirbt er. Silke Heimes leitet in Darmstadt das Institut für Kreatives und Therapeutisches Schreiben. In ihren Seminaren und als Buchautorin hilft sie Menschen dabei, einen Zugang zum eigenen persönlichen Schreiben zu finden. Für sie liegen die Vorteile auf der Hand. Man braucht eigentlich nur Stift und Papier und kann sofort loslegen. Da reicht es schon, wenn ich mich 2 Minuten hinsetze, ungelogen, und einfach drauf losschreibe, ohne innezuhalten, ohne nachzulesen, ohne zu korrigieren, ja, ohne überhaupt zu überlegen. Also wirklich einfach nur den Stift übers Papier gleiten lasse und dann habe ich schon eine halbe Seite zusammen. Das ist verdammt viel. Das Argument, keine Zeit zu haben, um regelmäßig Tagebuch zu schreiben, lässt Silke Heimes nicht gelten. Sie sagt, man fragt ja auch nicht, ob man Zeit hat, Zähne zu putzen. Ich rate eigentlich auch immer davon ab, sich besonders schöne Schreibhefte zu kaufen, weil dann ist die Hemmung viel größer, da irgendwie einfach drauf loszuschreiben. Irgendwelche abgerissenen Zettel, Notizzettel, keine Ahnung. Und wenn ich mich 5 Minuten am Tag auf der Toilette einschließe, um meine Ruhe zu haben zum Schreiben. In der Bahn, im Café, man kann überall was aufschnappen. Sogar im langweiligen Meeting kann man zur Not irgendwie schon gedanklich formulieren. 2/3 aller Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren schreiben Tagebuch. Bei den Jungen in diesem Alter ist es nur jeder 5. Das hat auch damit zu tun, dass viele Jungen Tagebuchschreiben als reine Mädchensache abtun. Es ist ihnen peinlich, meint die Entwicklungspsychologin Inke Seifke-Kränke, die sich mit der Erforschung von Tagebucheinträgen Jugendlicher beschäftigt hat. In keiner anderen Lebensphase wird so viel Tagebuch geschrieben wie in der Pubertät. Also einmal sind sie überzeugt, dass ihr Leben so einmalig ist, das muss irgendwie festgehalten werden. Aber es spielt auch eine Rolle, dass es genau in eine Entwicklungsphase fällt, wo sie sich zudem ablösen vom Elternhaus und die körperliche Identität in Richtung Mann oder Frau sich verändert, sodass sie diese schriftliche Hilfe ganz gerne annehmen. So wie die 13-jährige Carla, die ihren ganzen Weltschmerz ihrem Tagebuch anvertraut. Ich bin so verdammt einsam. Ich entferne mich von meinen Eltern, meiner besten Freundin, einfach allen. Jeder denkt, ich hätte ein Problem. Jeder behauptet, ich verändere mich. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Den Schutz, den meine Eltern mir früher gegeben haben, der ist weg. Ich kann nicht mehr mit ihnen reden. Und ich weiß nicht, wieso. Sie wissen einfach nicht, was für tiefe und grausame Gedanken durch meinen Kopf gehen. Viele junge Mädchen beschäftigen sich in ihren Tagebüchern auch intensiv mit ihrem Körper. Man muss sich vorstellen, dass immerhin 21% aller Einträge sich mit dem Körper befassen und fast nur negativ im Sinne von Körperbeschwerden, von sozialem Vergleich mit anderen Mädchen, die weiterentwickelt sind oder hübscher sind. Die Menstruation wird sehr genau beguckt. Aber selbst das Brustwachstum, wo man denkt, das könnte doch eigentlich jetzt mal positiv beschrieben werden, selbst das Brustwachstum wird eher kritisch bis negativ beschrieben in diesen Tagebüchern. Also viel über Körper, viel über die Veränderung in den Beziehungen, aber äußerst kritisch und immer stark mit einem sozialen Vergleich. Mädchen schreiben viel darüber, wie sie die Beziehungen zu ihren Eltern erleben, wie ihre Freundschaften sind, während bei den Jungen stärker das eigene Handeln im Vordergrund steht. Eines verbindet aber alle Jugendlichen, egal ob männlich oder weiblich. Das Tagebuchschreiben fällt in eine Lebensphase, in der sich Freundschaftsbeziehungen verändern. Es geht nicht mehr darum, ob man gut zusammen spielen kann oder ob jemand um die Ecke wohnt, sondern man sucht mit 13, 14 oder 15 Jahren nach Gleichaltrigen, mit denen man sich auch über sehr Privates austauschen kann. Dieser Fokus auf diesem intimen Austausch, der übrigens auch später im Erwachsenenalter noch sehr wichtig ist, ist ein starker Anlass dafür, dass man genau in dieser Altersstufe so verstärkt Tagebuch schreibt. Liebe Kitty, ich hoffe, dass ich dir alles anvertrauen kann, wie ich es bisher noch niemals konnte. Und ich hoffe, dass du mir eine große Stütze sein wirst. Dieser Eintrag stammt aus dem weltberühmten Tagebuch von Anne Frank aus dem Jahr 1942. Kitty hat es nie gegeben. Die damals 13-jährige Anne Frank, die sich mit ihrer Familie in Amsterdam vor den Nazis versteckte, hat sich Kitty ausgedacht als eine Art imaginäre Freundin. Die Entwicklungspsychologin Seifke Kränke spricht von Fantasiegefährten, die in Tagebüchern oft eine zentrale Rolle spielen und helfen, in einen inneren Dialog zu treten. Im Sinne von, du konntest nicht wissen oder entschuldige, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe oder ich musste erklären, warum ich das und jenes gemacht habe. Also dieser starke selbstreferentielle Bezug zeigt, dass man praktisch eine Fantasiefreundin konstruiert, der man sein Leben, seine Erlebnisse, den Tagesablauf, wichtige Erfahrungen schildert. Interessanterweise können sich die meisten Tagebuchschreiberinnen später nicht mehr erinnern, einen solchen Fantasiefreund jemals gehabt zu haben. Inge Seifke-Kränke hat in ihren Tagebuchanalysen herausgefunden, dass spätestens mit 17 Jahren die imaginären Gefährten meistens verschwinden. Die Tagebucheinträge werden erst nüchterner und faktenreicher. Schließlich immer seltener. Mit Anfang 20 hören fast alle jungen Leute auf, Tagebuch zu schreiben. Man hat den Eindruck, dass der wesentliche Entwicklungsprozess geleistet ist in Richtung auf eine erwachsene Identität und dass dieses Medium nicht mehr benötigt wird. Und das Tagebuch war ein hilfreicher Gefährte, wenn man so sagen darf. Und damit wird es dann auch ad acta gelegt. Beruf und Alltag lassen immer weniger Zeit. Schade, meint Thomas Ehring, Professor für Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dass Schreiben, vor allem auch Schreiben über schwierige oder negative Themen, einen hilfreichen Effekt hat. Der ist nicht riesig, dieser Effekt. Das sind eher so kleinere Effekte, wenn wir es jetzt vergleichen mit einer Psychotherapie oder anderen Maßnahmen. Aber es sind sehr konsistente Befunde, selbst schon bei recht kurzem Schreiben. Beim Schreiben werden Eindrücke sortiert, Gefühle und Gedanken wie lose Fäden verschnürt, sodass sie den Geist nicht mehr dauernd beschäftigen. Die Wirkung ist, dass Menschen sich weniger in Grübelschleifen verfangen. Das Schreiben setzt also kognitive Ressourcen frei, vorausgesetzt, dass ich wirklich meine Gefühle und Gedanken über schwieriges Material zu Papier bringe, weil ich dann es emotional verarbeiten kann, weil ich dann zu einer neuen Perspektive komme und weil ich meine Gedanken und Gefühle ordne. Dass Schreiben einen positiven therapeutischen Effekt hat, entdeckte der amerikanische Psychologieprofessor James W. Pennebaker Mitte der 80er Jahre. Er forderte Studenten auf, an 3 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich 15 Minuten über Dinge zu schreiben, die sie belasten. Manche nahmen das Schreiben sehr mit, einige verließen sogar tränenüberströmt den Raum. Umso erstaunlicher war, dass es den Studenten, die sich ihren Kummer von der Seele geschrieben hatten, in den folgenden Wochen seelisch und körperlich deutlich besser ging. Zahlreiche Studien haben diese Beobachtung seither bestätigt. Schreiben stärkt das Immunsystem, wirkt wohltuend und lindert depressive Symptome. Besonders effektiv ist die Methode, wenn die Mischung aus positiven, negativen und klärenden Anteilen stimmt. Also wenn jemand formuliert, jetzt ist mir klar geworden oder ich habe endlich verstanden, ist die Wirkung des Schreibens geradezu verblüffend. Das Tagebuchschreiben war dann am effektivsten, wenn diese Einsicht- und Klärungswörter über die Zeit zugenommen haben. Wenn also das am Anfang recht wenig war und am Schluss recht viel. Und daraus können wir so eine Idee ableiten, was eigentlich daran hilft. Ja, ich fokussiere mich stärker auf das Positive, als ich es vielleicht vorher hatte. Ich verarbeite das Negative und ich lerne mehr über mich und ordne es. Dass Tagebuchschreiben auch außerhalb von therapeutischen Anwendungen der Lebensbewältigung dient, wird von vielen Therapeuten und Wissenschaftlern geteilt. Es ist beispielsweise ein Vorteil, dass man sich die Aufzeichnungen auch viel später nochmal durchlesen kann. Doch Schreiben kann auch negative Stimmungen verstärken. Wenn es eine Ersatzhandlung ist für was anderes, was ich eigentlich machen sollte. Also nehmen wir mal an, ich habe einen Konflikt mit irgendjemandem, wo es eigentlich unheimlich wichtig ist, dass ich diesen Konflikt anspreche und dass ich versuche, dem eine Lösung herbeizuführen. Wenn ich dann stattdessen mich aber verkrieche und Tagebuch führe, und dann habe ich mich ja auch damit beschäftigt, aber habe nichts aktiv gemacht, sondern vermeide so ein bisschen, mich aktiv mit dem auseinanderzusetzen, dann kann es auch etwas sein, was diese Vermeidung weiter verstärkt. Sich in den eigenen Gedanken zu verheddern, weil einem niemand den Spiegel vorhält, das kann also eine negative Wirkung haben. Aber insgesamt überwiegen die Vorteile. Denn das Schreiben dient der eigenen Erforschung, die inneren Bilder zu ordnen, manchmal eben auch das Gefühlschaos. Die Form der Textgestaltung spielt beim Tagebuchschreiben übrigens keine Rolle, meint Silke Heimes. Wenn ich jemand bin, der immer drauf losschreibt, dann kann es sich empfehlen, das mal auf eine andere Art und Weise zu versuchen und mich eher zu begrenzen. Wenn ich eher jemand bin, der sowieso schon in gebundener Form schreibt, dann könnte ich mir die Erlaubnis geben, mal drauf loszuschreiben. Also jemand, der zum Beispiel dazu neigt, sich in Grübelschleifen zu verfangen, dem tut beim Schreiben eventuell eine vorgegebene Struktur gut, damit er genau da nicht reingerät. Besonders wirkungsvoll ist das Tagebuchschreiben, wenn man auch mal die Blickrichtung ändert. Wenn man versucht, andere Menschen und Sichtweisen einzubeziehen, also ganz bewusst nicht in der Ich-Perspektive formuliert. In dem Augenblick, wo ich dann diese Perspektive transportiere in eine dritte Person, also er oder sie und vielleicht noch in die Vergangenheit, also hatte, dann schaffe ich da eine emotionale Distanz, die mir hilft, einen anderen Blick auf das Geschehen zu bekommen. Doch was wird eigentlich am Ende eines Lebens aus den Notizen, Gedanken und Erinnerungen, die zum Teil über Jahrzehnte hinweg entstanden sind? Im günstigsten Fall bleiben Tagebücher in der Familie. Im schlechtesten Fall landen sie im Altpapier. Und manchmal bringen Tagebücher posthum auch geheime Liebesaffären oder anderes Verborgenes ans Licht. Nicht immer angenehm für die Hinterbliebenen, die das Geschriebene dann am besten ungelesen dem Altpapier anvertraut hätten. Der Umgang mit Tagebuchnachlässen ist sehr unterschiedlich, sagt Marlene Kayen, die Leiterin vom Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen nahe Freiburg. Manche verbrennen bewusst ihre Aufzeichnungen. Andere wollen, dass ihre Erinnerungen bewahrt werden und verfügen deshalb zum Beispiel schon zu Lebzeiten, dass ihre autobiografischen Aufzeichnungen ins Archiv in Emmendingen kommen. Viele freuen sich richtig, wenn dann zum Beispiel Forscher später kommen und das Tagebuch in ihre wissenschaftliche Forschung einbeziehen. Und wir fragen dann natürlich nach den Autorenrechten und so weiter. Dann sind sie oft sehr froh, wenn damit etwas getan wird. Um Tagebücher als historische Zeugnisse und auch als Dokumente der Mentalitätsgeschichte zu bewahren, dafür gibt es seit 1998 das Deutsche Tagebucharchiv. Rund 15.000 Tagebücher werden dort nicht nur gelagert, sondern katalogisiert, verstichwortet und thematisch geordnet. Angenommen wird fast alles. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um Tagebücher von Prominenten oder um Berge von Material, denn das Archiv hat nur begrenzten Platz. Die privaten autobiografischen Aufzeichnungen sind für Historiker und Soziologen spannende Quellen. Vieles stammt aus den beiden Weltkriegen, doch es gibt in Emmendingen auch Diarien, die deutlich älter sind und vieles aus jüngerer Zeit. Ein bunter Querschnitt durch die Zeiten und Generationen. Wer etwas über das Familienleben, den Alltag, die Arbeit in früheren Zeiten oder auch heute erforschen möchte, ist im Tagebucharchiv richtig. Obwohl Frauen häufiger als Männer schreiben, finden sich in Emmendingen mehr Texte von männlichen Autoren. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, dass wir natürlich auch viele Kriegstagebücher haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da waren nun mal mehr Männer unmittelbarer betroffen. Und Männer hatten vielleicht früher den Zugang zum PC, weil die sind oft im PC dann geschrieben und schön gebunden. Und Männer haben vielleicht leichter die Haltung, das ist wichtig, was ich zu sagen habe. Und das soll jemand auch erfahren. Jedes Jahr werden 60 bis 65 Tagebücher von ehrenamtlichen Helfern transkribiert. Die häufig handschriftlichen und oft schwer zu entziffernden Texte werden abgetippt, damit die Aufzeichnungen leichter zu lesen sind. Ein oft sehr zeitaufwendiger, aber auch spannender Prozess. Wenn ich ein 100 Jahre altes Tagebuch lese von einem ganz normalen Menschen, dann finde ich mich da teilweise drin wieder. Also diese Erkenntnis, dass wir so in einem Strom des Lebens uns befinden und sich auch vieles wiederholt, das ist so die Wirkung, die das auf mich hat. Auch Marlene Kayen hat Tagebuch geschrieben. Ihre eigenen Aufzeichnungen zu archivieren in der Institution, die sie leitet, kam für sie nicht in Frage. Sie hat mit Anfang 40 für sich eine andere Lösung gefunden. Ich selber habe meine Tagebücher, bevor ich ins Ausland ging, für eine Weile geschreddert. Ich wollte nicht, dass das in fremde Hände fällt. Aber da ist jeder Mensch anders und denkt anders. Und so ist auch jedes Tagebuch hochindividuell, einzigartig und Ausdruck der Persönlichkeit. Die Form, wie geschrieben wird und auch das Medium, all das mag sich ändern. Aber das Bedürfnis, der eigenen inneren Stimme Ausdruck zu verleihen, wird bleiben. Tagebücher sind echte Dauerbrenner. Sie hörten Tagebuch – Vom Aufschreiben zur Selbsttherapie von Claudia Schaffer. Regie Christiane Klenz. Technik Regina Stärke. Es sprachen Eva Gosiewicz, Clemens Nicol und Berenike Beschle. Eine Sendung von Radio Wissen.